bin ich. Hallo, ich bin Fliege. Tag, hallo, ist eine demokratische Sendung hier. Und das Tolle ist ja immer, lebenspralle Dialoge am Anfang und dann hinten zum Schluss raus. wahrscheinlich die Frage, gibt's einen Gott? Ja, und noch andere Fragen. Ja, Kinder, wenn man einen Satz zu Ende kriegt, wird beliebt stolz. Hallo! So. Ja, danke schön. Und das Thema der Sendung lautet Fragen. Fragen, die man so hat, die ihr habt, die junge Menschen haben. Na, Band. Na, Fliege. Ein großer Showgast. Hallo, Junge, ich finde es groß, in deiner Sendung zu sein. David. Jürgen. Grüß dich. Grüß Gott. Ach, hast du ein spitzes Stimmchen? Deins ist auch nicht schlecht. Du. David mit der spitzen Stimme. Ja. So, David, hast du denn eine Frage, die so über deinem Dasein gewissermaßen Geister, schwarzer Geisterhand hingeschrieben steht? Ja, nicht nur eine. Ich habe hier eine ganze Liste mitgebracht. So, ach, das ist ja blöd. Ja, ich kann ja mal von vorne anfangen. Ah, ja. Eine Frage ist, warum kann ich nur in nüchternem Zustand mit Freunden und Bekannten über Einstein und Heisenberg sprechen? Aber verlässt einen die Nüchternheit nicht bei Relativitätstheorie und unscharfe Relationen und so? Ja, das ist ja genau das Problem, denn wo trifft man sich mit seinen Freunden und Bekannten, um zu sprechen, in Kneipen und Cafés? Ja. Ja, und ruckzuck ist natürlich die Nüchternheit futsch und die ganze Verabredung war umsonst. Ach, schade. Ja. Wie kann ich das Problem nur lösen? Nüchtern denkend. Weil der Mensch aus Atomen besteht? Ja. Kann er eigentlich nur ein Idiot sein. Aha. Was passiert denn, wenn du die Vorstellung jetzt auf dich selber anwendest? Da muss ich wohl mit meinen Quanten denken. Hab ich jetzt nicht verstanden, aber lass mich eine Woche drüber nachfragen. Aber ich habe ja auch noch andere Fragen, ne? Zack, Frage, bom. Und zwar, warum ist die Banane krumm? Ach so, das ist eine gute Frage. Die Frage stelle ich mir recht voll deutlich. Cool. Ja, und parallel dazu oft die Frage nach der mittleren Entfernung, die der Apfel vom Stamm fällt. Und kannst du jetzt sagen, was das mit Sex zu tun hat? Ich habe jetzt weder bei der Banane noch bei dem Apfel. Lüg doch nicht, ehrlich? Du hast jemanden Sex gedacht. Nein, mir ist doch durchaus bewusst, dass ich hier bei Quatsch. Fliege bin und nicht bei Arabella. Man könnte dich doch wahrscheinlich ja als Sexmaniac bezeichnen, oder? Das ist doch außerdem das Thema der Sendung. Ja, Thema ist doch nur eine Überschrift. Kann man sich nicht mal mehr fragen, warum die Banane krumm ist? Weil ich selber auch ein reiferer Mensch bin und über Menschenkenntnis verfüge. Denn spüre ich sofort, worüber die jungen Menschen reden wollen. Oder was der Knackpunkt ihrer Persönlichkeit ist. Oder der Punkt, an dem sie sich so innerlich reiben. Und das war bei dir natürlich Sex, habe ich sofort gemerkt. Ich habe hier noch ein paar andere Fragen. Wir müssen uns aber erstmal ein ordentliches Bild von dir machen. Ich habe hier doch noch ein paar Fragen. Würdest du dich wirklich als Sexmaniac bezeichnen lassen? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir noch nicht gestellt. Die schreibe ich mir gleich mal auf. Wie oft kann man denn Sex haben am Tag? Als Pfarrer? Nee, rein so technisch. Oh, wie oft kann man es ungefähr haben? 3-4 Mal vielleicht, ist das oder? So wie Bart noch adäquat? Das ist eine Frage, die einen doch sehr bewegen kann. Fragt sich ja nicht nur ein Prälat. Nicht übel. Ja, aber die wichtigste von all den Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist folgende. Ja. Moment. Ja. Hier, was soll die dämliche Frage rein? Schön. Ja. Also das ist aber nicht schlecht. Also ich kam darauf, als ich mir die ganzen Fragen gestellt hatte. Ach, das ist ja toll. Und dann aber irgendwann feststellen musste, dass ich unheimlich leide. Das gefällt mir, ja. Also man betrachte nur mal meine Oberlippe. Ach, wo hast du denn die Griebe her? Also die entstehen doch immer so durch Ekel, oder? Ja, eben diese dämliche Frage rein. Ein bisschen. Ist total angewidert. Ach, wirklich? Ja. Na, andere Leute setzen sich halt mit den Antworten auseinander. Und dir passiert das aber mit Grieben. Ja, leider. Wäre natürlich schön, wenn du mir da helfen könntest. Irgendwie. Nee, ist ja auch keine Lebenshelfersendung. Ach so, ich dachte. Bin ja jetzt auch kein, sagen wir mal, so seelischer Mülleimer oder jetzt, sagen wir mal, Experte für Sukkulentenkrankheiten. Ja, naja, hätte ja sein können. Ich bin ja jetzt nicht die Expertenrunde und kann jetzt auch nicht Fragen beantworten, wie man sich jetzt am besten lebensversichert zum Beispiel. Aber ich habe da noch nicht jemanden kennengelernt. Gut, David. Danke, David. Ist schon vorbei, die Sendung? Tschüss. Schade. Tschüss, Liebe. Die Sendung ist im Grunde zu Ende. Tschüss.